Dass zuallererst der Mensch dem Menschen ein Wolf ist, darüber kommen am Anfang von Wolfsbrüder keine Illusionen auf. Markus ist 7 Jahre alt, als er von seinem Vater an einen Großgrundbesitzer verkauft wird. Wölfe haben die Herde des Padre angegriffen. Die Wölfe haben sich 5 Ziegen geholt. Die Verantwortung lag bei Markus und seinem Bruder, den beiden Jungen, den Hirten, und damit bei ihrem Vater. Wenn wir die unserem Herrn nicht ersetzen, dann müssen wir hier raus. Anfang der 1950er Jahre. Spanien ist eine brutale Klassengesellschaft unter Diktator Franco. Es herrscht Armut. Wir haben jetzt schon fast nichts mehr zu essen. Auf dem Land gibt es sogar noch Leibeigenschaft. Die Beine der Bengel weg. Sind beide groß genug. Nein, Gerardo Olivares, Wolfsbrüder ist kein Disney-Film. Hier wird nicht im Stil des Dschungelbuchs der Mythos der Freundschaft zwischen einem Jungen und einem Wolf aufgewärmt. Denn der Film beginnt mit einem Bild, das man sich brutaler nicht vorstellen kann und das eben zeigt, wie der Mensch dem Menschen ein Wolf ist. Der Vater, hinter sich der kleine Junge, reitet von zu Hause weg. Dessen vom Padre verordnetes Schicksal wird fortan sein. Man hat mir gesagt, du kannst gut mit Ziegen umgehen. Ewig Ziegen zu hüten in einem einsamen Gebirgstal. Der Vater lässt den verkauften Sohn zurück. Papa, wo gehst du hin? Nach Hause. Und ich? Markus wird in das Tal der Stille zu einem alten, griesgrämigen Hirten gebracht. Wildnis, Berge, Sierra Morena. Gerardo Olivares zeigt wunderschöne, imposante Bilder einer kargen spanischen Gebirgslandschaft. Aber als Kontrapunkt zu dieser Schönheit ist immer schwelend sozusagen die Brutalität der Menschenwelt präsent, die auch hierher in die Isolation des Tals hineinreicht. Denn der alte Ziegenhirt bringt dem Jungen nur kalte Ablehnung entgegen. Einmal wirft er ihm ein totes Kaninchen hin. Die vergeblichen Versuche des Siebenjährigen, die Nahrung ohne Messer zu zerlegen. Ein weiteres Bild über die Gewalt. Doch dann weicht der alte Mann langsam auf, bringt Markus bei, in der Wildnis zu überleben, Fallen zu stellen, Tiere zu fangen und die Ziegen zu pflegen. Ein Schlangenbiss? Nein, sie hat sich ein Bein gebrochen. Hol mir ein paar Stöckchen. Etwas Zisthose und Seidelbast. Vor allem aber bringt der Alte dem Jungen bei, vor den Wölfen des Tals Respekt zu haben, sie nicht als Feinde, sondern als Teil seines Lebens zu betrachten. Bevor sie dich angreifen, rennen sie ganz schnell an dir vorbei. Dabei streifen sie dich, um dir Angst zu machen. Als Markus dann nach dem Tod des Mannes allein bleibt, werden auch diese Wölfe Sorge tragen, dass er nicht verhungert. Sie geben ihm von ihrer Jagdbeute, wenn er ihnen von seiner abgibt. Hier sind die stärksten Szenen des Films, wenn er kommentarlos zeigt, wie Überleben in einer solchen Wildnis funktioniert, für den Menschen wie für den Wolf, wenn deutlich wird, dass dies beileibe kein Streichelzoo ist. Bei aller Faszination für diese Szenen hinterlässt Wolfsbrüder einen zwiespältigen Eindruck. Das liegt zum einen an der, mit Verlaub, Musiksoße, die der Score von Klaus Badelt über den Film gießt. Das liegt zum anderen daran, dass die Erzählung am Ende wie abgerissen wirkt. Denn nach seiner Initiation in die Wildnis sehen wir Markus nicht mehr als kleinen Jungen, sondern kurz darauf als erwachsenen Mann in Tierfällen in der Lebensgemeinschaft der Wölfe. Nur ein kurzer Moment im Film, dann nimmt ihn die Polizei gefangen, entführt ihn quasi aus seinem Tal. Harter Schnitt, trauriger Abschied und schon zeigen die letzten Einstellungen den wirklichen Markus, auf dessen Geschichte dieser Film beruht, Markus Rodriguez Pantoja. Wir erfahren, dass der, zurückgekehrt in die Zivilisation, sich nie in die menschliche Gesellschaft einfügen konnte. Ich war so allein und verloren, dass ich mich in den Alkohol geflüchtet habe, sagt Pantoja in einem Interview. So legt sich schließlich, trotz wunderschöner Bilder der Landschaft und der Wölfe in ihrem natürlichen Lebensraum, ein trauriger, ein melancholischer Schleier über den Film, der uns allerdings, ja, vielleicht leise, unaufdringlich, aber damit auch eindrucksvoll von einer gelingenden Kommunikation zwischen dem Jungen und den Wölfen erzählt und so eben ein Gegenbild zur Brutalität und Kommunikationslosigkeit der menschlichen Gesellschaft entwirft. Deswegen mag man Gerardo Olivares und seinem Film Wolfsbrüder sogar die Musik ein wenig verzeihen.